D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir müssen über eine andere Band sprechen. Nicht die Pentatones, sondern die X-Cops. Die kannte ich noch nicht, die kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Das ist ein Punk-Duo aus Brooklyn. Die sind bei einem altehrwürdigen Indie-Label unter Vertrag. Und dass die X-Cops derzeit beim South by Southwest Festival eine Menge Aufmerksamkeit bekommen haben, das liegt weniger an ihrer Musik, sondern daran, dass sie sich mit McDonald's angelegt haben. Was ist da passiert, Martina Schulte? Also McDonald's hat die X-Cops und andere Bands eben auch gebeten, in einem Showcase des Unternehmens auf dem South by Southwest aufzutreten. Das ist jetzt erstmal nicht besonders ungewöhnlich. Viele große Unternehmen nutzen dieses ja wichtigste Newcomer-Festival der Welt, um den Fame von coolen neuen Bands auf die eigene, unter Umständen nicht ganz so coole Marke zu übertragen. Das Blog Death in Texas schreibt, McDonald's sei dieses Jahr sogar offizieller Sponsor des South by Southwest und das sei, Zitat, noch erbärmlicher als man sich das vorstellt. Wie erbärmlich denn? Die rollen mit einem Foodtruck vor, verteilen kostenlose Burger und haben eine Bühne, auf der dann eben die Indie-Bands auftreten. Und obwohl McDonald's 2013 90 Milliarden Dollar wert war, schreibt der Burgerverkäufer in einem Einladungsbrief an die auserkorenen Bands, die da auf ihrer Bühne auftreten sollen, folgenden fatalen Satz: There isn't a budget for an artist fee, Klammer auf. Unfortunately. Also Klammer die zu. Bands sollen alle auf diesem Foodtruck von McDonald's umsonst spielen, für Umme, für Lau. Genau, wobei McDonald's das natürlich anders sieht, weil der Brief ist halt noch peinlicher. Da heißt es halt eben auch noch, das sei doch für die Bands eine great opportunity, um zusätzliche Publicity zu bekommen, denn McDonald's habe sein Global Digital Team dabei und das würde die Bands kostenlos beraten. Hey. Und außerdem seien die Bands während des ganzen Events auch noch auf Bildschirmen zu sehen. Nein. Und sie würden vielleicht sogar auf Millionen Likes schweren McDonald's Social Media Accounts gefeatured. So, wow. Da kann man als Band, als aufstrebende junge Band aus Brooklyn doch eigentlich nur sagen, das ist ein knaller Angebot. Nehme ich sofort an, genau. Das haben Emily Brunn und Brian Harding von den X-Cops dann natürlich auch sofort gemacht. Nee, die fanden es halt total uncool. Die haben halt dieses ganze Ding auf ihrem Facebook-Profil veröffentlicht, zusammen mit so einem kleinen Hate-Brief. Und das hat sich natürlich dann sofort viral verbreitet. Und es wurde von Gawker über Buzzfeed bis zum Rolling Stones und all Musikblogs überall genüsslich verbreitet. Die Band schreibt darin unter anderem, es ist eine grausame Realität, die wahre Natur von Unternehmen kennenzulernen, ihre kläglichen Versuche bei den Millennials irgendwie Relevanz vorzutäuschen. Doritos, das ist so eine andere Marke, die haben letztes Jahr ja viel Häme einstecken müssen für ihre Bühne auf dem gleichen Festival, aber wir nehmen an, sie haben Lady Gaga wenigstens bezahlt. So, das ist alles ziemlich unfortunately für McDonald's. Was sagt das Unternehmen dazu? Ja, die haben gleich noch einen Fehler hinterhergeschoben und in der offiziellen Stellungnahme, das Digital Team hat dann an den Gawker geschrieben, ja, das wäre doch irgendwie üblich, auch andere Marken würden das so machen. Und dann haben sie halt noch das total hippe Hashtag Slow News Day hinterhergeschoben. Und dann ist das Netz erstmal so richtig abgegangen, das Slow News Day. Also sie zahlen ihre Künstler nicht und dann reagieren sie auf Kritik auch noch, indem sie frech werden. Das Fachmagazin Ad Age schreibt hier, es sei ein Anzeichen dafür, wie weit McDonald's sich von der Lebensrealität der Millennials entfernt habe, wenn man sich wirklich traue, eine Band zu bitten, der unbeliebten Marke umsonst etwas von ihrer Coolness abzugeben. Die Band hingegen hat viele neue Facebook-Fans gefunden und spielt auch mehrere Gigs auf dem Festival gegen Bezahlung. Herzlichen Glückwunsch dazu. McDonald's hat sehr, sehr, sehr viel Geld, will trotzdem, dass Bands für sie umsonst spielen. Das hat eine Menge Ärger im Netz gegeben. Den hat uns erklärt und vorgestellt Martina Schulte. Vielen Dank dafür. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?